Ahoi, liebe Kreativskeptiker! Ich bin HD Sambarels und heiße euch herzlich zu meinem Mentally Challenge Prodigy Monologize willkommen. Heute, Nerds verkleiden sich. Wie peinlich! Jährlich tagen auf unserer wunderschönen konservativen Welt Star Trek und Star Wars Conventions, Comic-Messen, die Gamescom und andere nerdige Veranstaltungen. Wahnsinnige Verrückte und Irre kommen hierzu aus ihren heimischen Höhlen und nehmen ihre einzigen sozialen Verpflichtungen wahr. Sich gegen das Erwachsenwerden sträubend verkleiden und schminken sich diese Nerds in ihrer kindlichen Verspieltheit. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum sich diese Menschen, die sich von der Gesellschaft abgewandt haben, hinter lächerlichen Kostümen verstecken. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass diese Nerds mit ihrem Aussehen nicht zufrieden sind und vielleicht tun sie uns normalen Menschen sogar einen Gefallen, wenn sie nicht ungewaschen, unrasiert und in Schlabberklamotten durch unsere Reihen schreiten. Wahrscheinlich sind sie auch mit ihrem verkorksten Leben nicht zufrieden, weshalb sie krampfhaft versuchen, jemand anders zu sein, auch wenn sie sich dafür infantilen Kostümierungen und den damit lächerlichen Verhalten hingeben müssen. Meine zahlreichen Studien haben ergeben, dass der Drang, sich zu verkleiden, von den Stützen unserer Gesellschaft den durchschnittlichen Bürgern verabscheut wird und nur schwer akzeptiert werden kann. In zahlreichen Berichten und auf Paraden zeigen unsere Mitmenschen auf die verkleideten Darth Vaders und Mauls, die Kirks und Spocks unserer Gesellschaft und wenden sich fremdschämend ab. Nur Nerds können diese Peinlichkeit ertragen. Am Rande sei hier erwähnt, dass es in der ein oder anderen Kultur dieser Welt noch den Ansatz von Verkleidungen gibt. Dieses fragwürdige Kulturgut ist höchstwahrscheinlich auf die Vorreiter der Nerds, den Modellbauern und Briefmarkensammlern zurückzuführen und findet heute kaum noch Anklang. Also abgesehen von afrikanischen Stämmen und ihren Kriegsbemalungen, Indern mit dem dritten Auge auf der Stirn, Japan mit seiner Cosplay-Kultur, China mit ihren Festen voller Drachen, Südamerika mit dem weltberühmten brasilianischen Karneval, Mexiko mit dem Los Dias de Muertos, dem Tag der Toten, Nordamerika mit ihren Indianern, Voodoo, Halloween, Santa Claus und Weißen, die sich Kutten mit spitzen Kapuzen über den Kopf ziehen, und Österreich mit dem Krampuslauf, fällt mir spontan nur noch das Zentrum des Humors, der deutsche Karneval, ein. Hier setzen sich die Stützen der Gesellschaft Tarnkappen auf und lachen jedes Jahr über dieselben Witze. Es mag sein, dass ich noch die ein oder andere Randgruppe vergessen habe, aber inzwischen sollte wirklich jedem klar sein, dass sich weder Erwachsene noch Kinder in unserer Gesellschaft gerne verkleiden und so ein abnormales Verhalten eben nur bei Star Wars, Star Trek, Comic, Manga, Anime, Rollenspiel, Pen and Paper und Computerspiele-Nerds vorkommt. Natürlich können Aberkluge nun argumentieren, dass sich auch Schauspieler verkleiden müssen. William Shatner hat es beispielsweise nicht arm gemacht und auch seinem Ansehen in der Bevölkerung hat es nicht geschadet. Doch wer außer Zirkusartisten, Footballspielern, Stewardessen, Musikern, Schaffnern, Polizisten und Ärzten verkleidet sich bitte? Wenn man als Zuschauer in einem Dress zu einem Fußballspiel geht, dann ja nur, falls mehrere Spieler ausfallen und ein Fan überraschenderweise einschreiten muss. Nur besonders treue Fans tragen ihr Dress bei ihren nächtlichen Streifzügen, falls es zu einem schnellen Spiel gegen eine gegnerische Mannschaft kommt. Auch die katholische Kirche verabscheut den Drang, sich zu verkleiden. Selbst Geißen quälen sich Priester und Ministranten in Kleidern mit goldenen Zierrändchen, die sogar für Drag Queens zu griechisch homosexuell wären, jeden Sonntag durch den Gottesdienst. Ich vermute, um ein Zeichen zu setzen. Auch im Arbeitsleben sind Verkleidungen verpönt. Bankberater darf beispielsweise nur werden, wer schon in Anzug und Krawatte geboren wurde. Denn in Hawaii-Hemd und Flipflops wird nicht gerade ein Millionär bei dir sein Geld anlegen. Ein Genie wie ich ist natürlich gegen ein solch nerdiges Verhalten gefeit. Meine Kelvin- und Lagerfeld-Tangas und meine deutschen Gucci-Socken, für die andere Bürger ein ganzes Jahr arbeiten müssten, trage ich nur, weil sie so unglaublich bequem sind. Zu Hause wartet ein teures, geschminktes Model mit vergrößerten Brüsten und Botox-Gesicht in Lack und Leder auf mich, denn Kleider machen Leute und ein kleiner Fetisch hat noch keinem geschadet, es sei denn, man ist ein Nerd. In diesem Sinne, lei lei und Amen. In jeglicher Gesellschaft auf unserer Erde sind Verkleidungen verankert und es ist nur eine logische Konsequenz, dass sich neue, aktuelle Trends und Traditionen aus unserer Gesellschaft erheben. Star Trek, Star Wars und vieles mehr sind bereits dort angelangt und auch schon in die Jahre gekommen. weiter als den kulturellen und verspielten Drang, sich zu verkleiden, sprich Kleidung auch im alltäglichen Leben über seine Funktionalität hinaus eine deutliche Sprache. Bei Pfarrern erwarten wir Roben und bei Bankbeamten Anzug und Krawatte. Und auch Schönheitsideale greifen immer mehr um sich und Menschen lassen sich unter Narkose ihre Körper und Gesichter aufschneiden. Hier könnte man diskutieren, ob ein Junge mit Brandnarben eher ein nachvollziehbarer Kandidat für eine Schönheitsoperation wäre, als eine Teenagerin mit Komplexen, da ihre Brüste quasi nicht vorhanden sind. Was denkt ihr über Verkleidungen und Verkleidungen im alltäglichen Leben? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.